da war mal jemand bei mir im Haus, hat gesagt gehabt, das ist ein mysteriöses Haus, zieh aus, zieh aus, zieh aus, zieh aus. Das ist ein mysteriöses Haus, zieh aus. Der hat mich ständig, hat mir zu mir gesagt. Und ich habe gedacht, was will denn der? Meine Verwandtschaft kann mir nichts anhaben, ja. Und hat er gesagt, hab dein Kind dann hier irgendwann. Mein Bruder, zu dem bin ich gegangen und habe gesagt, Mensch, Manfred, hast du mich so sehr, dass du einen Betreuungsantrag für mich stellst, ja? Und dann hat er gesagt, nee, das hat er nicht gemacht, aber als er mal beim Amtsgericht war, dann hätte man ihm zwei Papiere zur Unterschrift hingelegt. Und und dann habe ich gesagt, okay, das gibst du mir schriftlich. Ich gebe dir auch, dass ich, sobald ich mein Kind wieder habe, ich aus diesem Haus verschwinde. Das kriegst du von mir schriftlich. Sobald ich da mein Kind habe, verschwinde ich aus diesem Haus. Ja, weil man hat mir gesagt, mein Kind sei schon halber verkauft, deswegen muss man die Pflegeeltern vor mir schützen. Weil ich könnte denen ja sagen, dass ich normal bin, die könnten mich ja kennenlernen, verstehen Sie? Denen hat man wahrscheinlich eine Lüge aufgetischt. Und und dann waren wir ein paar Tage im Krankenhaus. Mein Kind wurde nicht untersucht, 7 Jahre, ein Junge, war in der ersten Klasse, jetzt muss er in der zweiten sein, heißt Ocello. O und dann wird das Cello geschrieben. Und und dann haben sie mein... Was hat man gemacht? Ocello abgeholt. Mit der Polizei? Dann das Jugendamt alleine. 4 Personen, 4 Frauen. Gab es denn einen Gerichtsbeschluss? Nein, den haben sie sich danach geholt. Und die Ärzte haben geschrieben, ich wäre psychisch auffällig. Und zuvor hatten sie das nie geschrieben, verstehen Sie? Nur da an diesem Tag. Dann wollten sie mich in die Psychiatrie einsperren. Am gleichen Tag? Am gleichen Tag, ja. Dann bin ich weg. Und dann habe ich gesehen, wie sie mein Kind weggeführt haben. Entschuldigung, dass ich so weint. Das berührt mich so. In Kurzform, was ist bei Ihnen denn passiert? Was versucht man bei Ihnen denn zu machen? Meine Mutter ist gestorben, es ging um ein Erbe, es geht immer noch um ein Erbe. Mein Bruder schrieb mir Briefe, Psychotherapie, SMS, du Drecksau, du bekommst dein Fett, das schwöre ich dir. Oder jedes Mal, wenn du ins Auto einsteigst, soll dich der Schlag treffen. Und ich lasse dich von einem Nervenarzt untersuchen. Ja, Briefe wie ich arbeite oder SMS, ich arbeite mit der Behörde zusammen, Rechtsanwälte, die Kreisverwaltung, da sitzt das Jugendamt, das halbe Dorf, weil mein Bruder auch Rufmord begangen hat und er werden mich als verrückt darstellen. Ja. Psychoterror, seit meine Mutter gestorben ist, von jetzt auf jetzt. Er schrieb mir Briefe. Dass mein Kind wegkommt in eine Pflegefamilie. Ich hatte damals gedacht, mein Bruder spinnt, der schreibt mir blöde Sachen. Ich habe gar nicht gewusst, wovon der da schreibt. Heute ist das alles eingetroffen. Entschuldigung. Oh Gott. Man versucht, sie in eine Psychiatrie zu bringen? Ja. Wie und warum? Und sogar unter Betreuung zu stellen, mir meine Rechte wegnehmen. Ich weiß nicht, mein Bruder hat mir mal geschrieben, dass er mich hasst. Ich weiß nicht, dass er Hass so, so tief sein kann. Ich weiß nicht, wie mein Bruder mich überhaupt hassen kann. Es geht um das Erbe? Ja. Ja, ich wollte mich in dem Haus selbstständig machen, weil man bekommt ja auch teilweise schlecht Arbeit, ne? Und da dachte ich, da kann ich mich selbstständig machen und kann mir eine ältere Dame holen, die pflegen und Geld verdienen. Und das hatte ich dann so vor, wollte mich einrichten und dann fing der Psychoterror im Haus an. Dass Sachen verschwanden, dass Schimmel gebildet wurde, dann war ständig Gasgeruch, ja, Geräte wurden beschädigt, sodass ich sie nicht mehr benutzen kann und Pflanzen wurden beschädigt, alles Mögliche und Wasser hingeschüttet im Keller, damit Schimmel bildet, auf dem Teppich Schimmel. Ja, einfach so dahingelegt oder in den Teppich reingeschmiert. Und ja, ich bin halt öfters zur Polizei verzweifelt. Und wie versucht man denn, sie in eine Psychiatrie zu bringen? Ja, weil ich irgendwie ein Störfaktor bin. Ja, wodurch versucht man das? Ach so, wodurch? Ja, zumindest, ja, durch diesen Psychoterror, so hat es angefangen. Ich gehe zur Polizei und versuche eine Anzeige zu starten und nichts. Die Polizei nimmt keine Anzeige auf. Die schickt mich wieder so nach Hause. Ich bin verzweifelt. Ich habe ein kleines Kind und möchte in Ruhe leben und möchte mich selbstständig machen. Und dazu brauche ich Ruhe im Haus und die Polizei unternimmt nichts. Und jedes Mal, wenn ich nach Hause gekommen bin von der Polizei, dann wurde der Psychoterror noch schlimmer. Und und dann irgendwann fiel mal nachts etwas von einem Fenstersims runter. Ich hatte ein Geräusch gehört und am nächsten Morgen gehe ich runter und dann sehe ich das, was auf dem Boden liegt und das vor dem Fenster Abdrücke sind, wie von einer Leiter und Pflanzen umgeknickt sind. Ja, der Boden aufgeschürft und Pflanzen umgeknickt und ich habe mir sehr überlegt, rufe ich die Polizei an oder nicht. Ich habe mich dann endgültig entschlossen, die Polizei anzurufen und dachte, dann habe ich doch wenigstens mal den Beweis, ja, dass da wenigstens ein versuchter Einbruch war. Naja, der Polizist kam und hat gemeint gehabt, er sieht nichts, keine Einbruchsspuren. Es ist nicht eingebrochen worden. Ich habe auch nicht behauptet, dass eingebrochen wurde. Ich habe gesagt, es war ein versuchter Einbruch und habe ihm Sachen erzählt, die hier im Haus abgehen. Und der Polizei hat eine Meldung gemacht ans Jugendamt. Und das Jugendamt, ja, ich musste dann Kontakt aufnehmen. Und die Frau vom Jugendamt, die hatte mir ständig einen Blanko-Antrag hingelegt, damit ich unterschreiben soll, dass ich mein Kind abtrete, zumindest die Rechte meines Kindes. Und das habe ich natürlich nicht unterschrieben. Und ich habe ihr gesagt gehabt, welchen Psychoterror ich erlebe. Und sie hat mir vorgeworfen, ich meine Wahrnehmung stimme nicht. Und mein Kind hat immer öfter Schmerzen bekommen, immer öfters und öfters. Ich bin ins Krankenhaus, zum Kinderarzt, ins Krankenhaus. Und die konnten nie etwas feststellen. Und irgendwann, als mein Kind so sehr geklagt hat, dann bin ich mit meinem Kind ins Krankenhaus gegangen. Also zum Kinderarzt und habe gesagt, ich möchte eine Überweisung, ich möchte, dass mein Kind total untersucht wird. Ja, und habe gesagt, und ich möchte dann in eine Kur gehen und dann von dort aus möchte ich mir eine neue Existenz aufbauen, also was Neues suchen. Ich möchte dann raus aus diesem Haus. Ja, und der Kinderarzt hatte mittlerweile, dem habe ich schon gesagt gehabt, dass vom Jugendamt ich noch Stress habe. Der hat dann das Jugendamt schon mittlerweile kontaktiert und als ich da gesagt habe, ich will mit meinem Kind ins Krankenhaus, hat er gesagt, er hat den Chefarzt von der Kinderklinik informiert. Und und dann waren wir ein paar Tage im Krankenhaus. Mein Kind wurde nicht untersucht, 7 Jahre, ein Junge, war in der ersten Klasse, jetzt muss er in der zweiten sein, heißt Ocello. O und dann wird das Cello geschrieben. Und dann haben sie mein... Was hat man gemacht? Und schon abgeholt. Mit der Polizei? Nein, das Jugendamt alleine. 4 Personen, 4 Frauen. Gab es denn einen Gerichtsbeschluss? Nein, den haben sie sich danach geholt. Und die Ärzte haben geschrieben, ich wäre psychisch auffällig. Und zuvor hatten sie das nie geschrieben, verstehen Sie? Nur da an diesem Tag. Dann wollten sie mich in die Psychiatrie einsperren. Kam da. Am gleichen Tag? Am gleichen Tag, ja. Da bin ich weg. Und dann habe ich gesehen, wie sie mein Kind weggeführt haben. Entschuldigung, dass ich so weine. Das berührt mich so. Diese Szenen. Wer wollte sie denn in die Psychiatrie bringen? Sie sagten nur das Jugendamt war da. Das Jugendamt war darauf, ja, das Jugendamt hat eigentlich die Ärzte dahin gebracht, dass sie dieses schreiben, ja, weil ich hatte ja zuvor nichts mit den Ärzten, ja, es ging eigentlich dann um mein Kind. Und, ja, der Psychiater musste das dann auch machen, es gibt sogar Briefe, wo drin steht, dass er gezwungen sei, eine, ich bin dann weg und dann habe ich eine Ladung bekommen zum Untersuchung, da bin ich nicht hingegangen. Und in einer Einladung steht drin, dass er gezwungen ist, ein Gutachten nach Aktenlage zu machen. Das ist natürlich verheerend. Ich bin dann, habe mir einen anderen Psychiater gesucht und habe mich untersuchen lassen. Eine ausgiebige Explorer, das kann ich Ihnen alles zusenden, ja. Dass ich auch noch eine Autofahrt von mehreren Stunden auf mich genommen habe, im Wartezimmer gesessen bin. Und zwischendrin die Explorer, weil es Mittwochnachmittag war, noch unterbrochen war. Und und dann anschließend bin ich noch stundenlang nach Hause gefahren. Und der Arzt hat nichts festgestellt, was jetzt dieser Dr. Rambach in Pirmasens da alles geschrieben hat. Ja, ich hätte F20 und Schizophren und Halluzinationen und so Zeug da, ja. Und ich habe ihn mal in einem Brief gefragt, was das alles ist, F20 und Schizophren und wie man sich dann verhält, wenn man all diese Krankheiten zusammen hat. Dann hat er mir als Antwort geschrieben, ich soll mich an das Gericht wenden, wenn ich Fragen habe. Dann habe ich ihm einen Brief geschrieben, dass wenn ich mich fachärztlich medizinische Fragen von ihm beantwortet möchte, dass ich dann den Richter fragen soll, ja? Ach, der Richter weiß das besser. Anscheinend, ja, weil der Richter dem ja den Auftrag gegeben hat, ein Gutachten entsprechend zu stellen, ja. Der Richter hat auch reingeschrieben, im allseitigen Einverständnis wäre ein Gutachten zu machen, weil die Frau Misch vom Jugendamt in Pirmasens mich schon zuvor, Wochen zuvor, zum Familienrichter gezerrt hat oder zerren hat lassen mit einem Aufruf von Gericht, ja, und da kam dann vor, im allseitigen Einverständnis wird ein Gutachten erstellt und ich habe mein Einverständnis nicht gegeben und ich hatte eine Rechtsanwältin und die hat mich nicht darauf hingewiesen, auf diesen Satz und ich habe mich nur auf diesen Beschluss beschränkt, sie hat keinen Widerspruch eingelegt, ja, wie mein Bruder gesagt hat, die Rechtsanwälte werden nichts machen. So, das habe ich dann erlebt. Und ich habe Beschwerde eingelegt gegen diesen Beschluss und irgendwann hieß es ja, da nützt ja nichts. Das steht doch drin im einseitigen Einverständnis. Dann habe ich dagegen Beschwerde eingelegt. Wurde natürlich abgelehnt. Im bestehenden Verfahren könnte ich keine Beschwerde, keinen Widerspruch einlegen. Und dann habe ich das einem neuen Rechtsanwalt gezeigt und dann hat er das sofort zurückgezogen und dann habe ich es wieder zu Gericht geschrieben, dass dieser Widerspruch aufrecht bleibt, ja, aufrechterhalten bleibt. Ja, und jetzt, und dann, als sie mein Kind weggenommen haben, hat der Richter zu mir vor Gericht gesagt gehabt, Ihnen glaubt doch so und so niemand. Ich habe gesagt, ich will die Wahrheit, weil in diesem Haus geht's komisch zu, ich wollte die Wahrheit. Mittlerweile brauche ich die nicht mehr. Ich erkenne sie schon. Und dann hat der Richter gesagt, so einen leichten Fall hat er noch nicht gehabt und ich werde mein Kind nicht mehr sehen. hat er zu mir gesagt. Und ja, und als er zu mir gesagt hat, Ihnen glaubt doch niemand, habe ich gesagt, doch, mir glauben sehr viele Menschen. Und dann hat die Frau mich vom Jugendamt gesagt, jetzt müssen wir schnell handeln. Und am nächsten Tag geht bei mir war ein Anruf auf dem AB, auf der Mailbox vom Handy, und da hat dann ein Kollege von der Frau Misch angerufen, dass ein Betreuungsantrag für mich gestellt sei. So, und jetzt mache ich da rum, und jetzt war die letzte Woche Verhandlung, weil der Richter geschrieben hat, wegen Entzug der elterlichen Sorge. Und ja, und wegen Betreuung, Umgang. Und ja, ich habe einen Antrag gestellt auf Betreuung, weil die Eltern, die ich mittlerweile kennengelernt habe, haben gesagt, du musst einen Antrag stellen auf Umgang. Ich will eigentlich mein Kind zurück, ja. Ich bin ja froh, wenn ich dann wenigstens mein Kind wieder sehe, bin ich ja schon mal glücklich, und dass wir dann Kontakt bekommen. Aber ich will ja mein Kind zurück, ich will 100% Umgang, und dann kam plötzlich ein Umgangsverfahren. Ich will zu meinem Kind, ich will wissen, wo mein Kind ist, ich will mein Kind zurück, und ich habe plötzlich 6 Verfahren am Hals. 6 Stück. So, was sind das alles für Verfahren, die Sie da haben? Ja, das war einmal da dieses, das war dann alles elterliche Sorge, zuerst schon mal, dass die Psychiatrie da angeordnet wurde. Das war dann 1F12-11, ja, diese im allseitigen Einverständnis. Und dann, wie sie mir mein Kind entrissen haben, da entführt, danach kam dann das Aktenzeichen 1F79-11. Dann habe ich Beschwerde eingelegt. Dann kam da, dann ging es ans OLG in Zweibrücken. Und ja, das war dann etwas mit 6. Muss ich dann rausholen? Wollen Sie die ganzen Aktenzeichen? Nein, die brauche ich jetzt nicht. Gut. Und ja, dann ging das ans OLG, und die Beschwerde für im allseitigen Einverständnis ging dann auch ans OLG. Dann hatte ich also 2 vom Amtsgericht, 2 vom OLG, und dann habe ich Umgang beantragt. Ja, dann habe ich dann nochmal ein Verfahren gehabt, wieder neues Aktenzeichen, 1F197-11. Und ein Betreuungsverfahren. Wissen Sie denn, wie diese sogenannten Gutachter heißen, die erstens dafür gesorgt haben, dass das Kind abgeholt wird, und zweitens, dass über Sie ein Gutachten geschrieben wird? Ja, das kann ich Ihnen auch zumailen. Also, der Dr. Rambach ist der Chefarzt der Psychiatrie in Pirmasens, des städtischen Krankenhauses. Was hat der geschrieben? Ein Gutachten nach Aktenlage. Über Sie? Ja, der hat geschrieben, ich hätte F20, ich weiß gar nicht, was F20 ist, das will man mir gar nicht sagen. Selbst der Gutachter, bei dem ich dann ein paar Wochen später war, weil man mir gesagt hat, ich krieg mein Kind nicht zurück, außer ich bin psychiatrisch untersucht worden. Und dann habe ich mir einen gesucht. Und ja, weil hier in der Gegend merke ich, die Frau Misch, die hat ständig drauf gedrängt, bevor ich also mit Ocello im Krankenhaus war und ich mit ihr Kontakt hatte, hat sie ja ständig darauf gedrängt, dass ich zum Psychiater gehen soll. Und ich bin ja gern gesund, was soll ich beim Psychiater? Die Kriminalität herrscht hier vor, und ich wundere mich, dass ich zum Psychiater gehen soll, wenn hier im Haus Sachen passieren, verstehen Sie? Ja, jetzt möchte ich wissen, wer ist denn Ihr Bruder? Was macht er beruflich? Mein Bruder, der ist Sozialhilfeempfänger, und der hat eigentlich nichts gelernt. Der ist in der 6. Klasse aus der Schule gekommen, hatte sehr große Lernschwierigkeiten und hat auch sonst sehr große Schwierigkeiten. Er ist 4 Jahre älter als ich. Er ist 1959 geboren und ja, ist Sozialhilfeempfänger. Und wo wohnt er? In Rotalben, ungefähr 5 Kilometer von mir entfernt. Und Sie wohnen in diesem Haus? Ich wohne im Haus, in unserem gemeinsamen Haus, das, was wir von unserer Mutter geerbt haben, ja. Und als diese Vorfälle waren, hatte er dort auch gewohnt? Nein. Hatte er denn einen Schlüssel? Am Anfang hatte ich noch kein Schloss ausgewechselt, ja, und dann später habe ich Schloss ausgewechselt, weil ich gedacht habe, ja, mein Bruder, dem gehört ja die Hälfte des Hauses, der kann ja reinkommen, ne? Aber wie dann die Sachen so verschwunden sind und dann habe ich gedacht, naja, Gott, da könnte ja eigentlich reinkommen, wenn ich da bin, und dann habe ich auch den Schlüssel, den Schloss ausgewechselt, ja. Und nachdem sie das Schloss ausgewechselt hatten, kamen diese Vorfälle nicht mehr vor? Doch, das ging auch. Wissen Sie, man kann ja jedes Schloss aufknacksen. Wenn Sie in Fenster aufknacken eingeben bei Google, und dann können Sie sich Videos anschauen, wie leicht, dass Sie das machen. Und irgendwo kommt so ein schöner Film, wo das von einem Schlagschlüssel beschrieben wird, dass man jedes Schloss aufkriegt. Ja. Die kosten eine ganze Menge. Ja, ja, wenn Sie ständig einen Schlüssel... Ach so, diese Schlagschlüssel, die braucht man ja nur einmal. Ich weiß es nicht, wie der kostet. Hab nur im Fernsehbericht gesehen, kriegt man im Internet. Ob es ihn heute immer noch im Internet gibt, weiß ich nicht. Also ich bin nicht kriminell veranlagt. Da gucke ich dann nicht nach. Mhm. Ich hätte viel zu viel Angst, wenn ich vor einer Tür stehen würde und das machen würde, dass man mich erwischt. Also ich brauche so einen Schlüssel nicht. Jetzt zählen Sie noch mal kurz in einigen Worten nur diese Vorfälle auf, was in dem Haus alles passiert ist. Ja, Sachen wurden beschädigt, Sachen wurden entwendet. Ja, was zum Beispiel? Also zum Beispiel der Ring meiner Mutter war so ziemlich gleich am Anfang verschwunden. Da dachte ich, das hat mein Bruder genommen. Okay, wenn er Geld braucht und den Ring versetzt, in Ordnung, aber er könnte ja kommen und könnte das sagen. Nach ein paar Wochen finde ich den in einem Karton. Ich hatte die Kartons im Keller ausgepackt. Da war dieser Ring im untersten Karton gewesen. Ja, obendrauf waren schwere Kartons gestapelt. Da hat man den reingetan. Ich hatte mir einen neuen Briefkasten an die Hauswand gemacht, weil mir mein Bruder den Schlüssel nicht gab für den Briefkasten. Dann war der zweite Schlüssel verschwunden, den ich in einer Schublade hingelegt hatte. Der war wochenlang verschwunden und dann tauchte er wieder auf. Ja, dann war der Schimmel auf den Teppichen geschmiert. Oh Gott, die Einzelheiten, die habe ich jetzt nie. Gas, wenn ich nach Hause gekommen bin, stank es nach Gas. Dann war... Haben Sie eine Gasheizung? Wir haben eine Heizung, die mit Gas betrieben wird, ja. Dann war Kot auf der Treppe gewesen. Kot am... Vom Haustier? Am Trampolin. Das habe ich noch nicht weggemacht. Es hängt immer noch dran. Haben Sie ein Haustier? Nee, habe ich nicht. Nein, nein. Mhm. Ja, also muss ich jetzt dann noch... Also... Hauptsächlich ging es um Schimmel, Wasser ins Auto, Wasser auf den Teppichboden im Keller geschüttet, in die Ecken geschüttet, da wo ich mit meinem Kind neu gestrichen habe, Wasser hingeschüttet, damit es Schimmelflecken gibt und so weiter, damit es nach Schimmel im Haus riecht und alles mögliche. Im Badeschrank ganz oben plötzlich ein riesengroßer Schimmelfleck, ja, da hatte ich... Haben Sie das fotografiert? Das habe ich fotografiert, ja. Und haben Sie dann diese Fotos weitergegeben? Ja, teilweise schaut man sie sich an und teilweise will man sie nicht anschauen. Wenn ich zum Rechtsanwalt gehe, dann schaut er sie sich an. Der Psychiater habe ich auch die Fotos gezeigt. Der Psychiater, der Dr. Rambach, der will ja sowas gar nicht sehen. Und wegen Betreuung, den Termin habe ich dann wahrgenommen bei den Ärzten in Pirmasens, weil... mir beim Amtsgericht gesagt hat, wenn ich diesen Termin nicht wahrnehme, werde ich von der Polizei abgeführt, also hingebracht. Und dann bin ich lieber freiwillig zu diesem Termin gegangen, habe Briefe mit von meinem Bruder mit hingenommen, habe aber dann nicht direkt diesen Psychoterror weitergegeben. Ich habe nur die Briefe, was ich schriftlich hatte, gegeben und die Bilder, was ich hatte, ja. Und das, was ich also sichtlich machen konnte, das habe ich also gesagt und gezeigt. Und und ich habe auch von denen jetzt gerade vor kurzem, bevor die Verhandlung war wegen Umgang und Sorgerecht, habe ich dieses zugeleitet bekommen von meinem neuen Rechtsanwalt, dieses verheerende Gutachten, wo man mir auch wieder alles Mögliche unterstellt. Also das Problem sind die Gutachten über Sie und deswegen hat man Ihnen das Kind weggenommen? Ja, man hat mir mein Kind schon vorher weggenommen, es hat noch gar kein Gutachten gegeben. Aha, ja richtig, hatten Sie gesagt. Naja, man war an meinem Kind interessiert. Wie gesagt, ich kann Ihnen Briefe hinlegen, wo mein Bruder geschrieben hat, dass mein Kind in eine Pflegefamilie kommt. Also er hat es Ihnen angedroht und er hat es wahrgemacht? Ja, und ich habe das damals als Hirngespinst meines Bruders dargestellt. Wenn Sie meinen Bruder erleben, den nimmt mich jeder ernst, verstehen Sie? Ja. Und dann habe ich meinen Bruder auch nicht ernst genommen. Und heute erlebe ich, was mein Bruder mir geschrieben hat. Wie lange ist das her? Dass mein Kind weg ist? Ja. Das war am 4. März dieses Jahr. Sie wissen, dass es in einer Pflegefamilie ist? Ich habe jetzt Bilder bekommen. Ich weiß nicht, wo mein Kind ist. Und bei der letzten Verhandlung war das so gewesen, das war am 21. letzte Woche, also Mittwoch letzte Woche. Oh, kurz durchatmen. So, ich kann Ihnen die Sachen dann, ich habe teilweise etwas aufgeschrieben und schon an Bekannte gemailt, wie es war bei der Verhandlung. Kann ich Ihnen dann rüber mailen? Boah. Alter, zuerst kam er rein. Während ich so beim Hinsetzen war, tauscht der Richter mit meinem Rechtsanwalt ein paar Worte aus. Daraufhin machte der Richter meinen Rechtsanwalt aufmerksam, dass wenn er keine Beschwerde einlegt, mein Rechtsanwalt Prozesskostenhilfe bekommt. Und er hat meinen Rechtsanwalt darauf aufmerksam gemacht, dass das Verfahren wegen elterlicher Sorge, wegen Entzug ist der elterlichen Sorge, dass das der Richter am Ende des Verhandlungstages alleine beschließt. Daraufhin ist mein Rechtsanwalt eingegangen. Dann fragt er meinen Rechtsanwalt, wie er den Umgang sich vorstellt. Dann sage ich, Momente mal, ich möchte das andere Verfahren zuerst besprochen haben, ja, die elterliche Sorge, bevor wir überhaupt zum Umgang gehen. Dann sagt der Richter zu mir, fragen Sie mal Ihren Rechtsanwalt, wir haben das gerade besprochen, dass wir jetzt das Umgangsrecht machen. Und dann schaut mich mein Rechtsanwalt an und sagt, ja, wir machen jetzt das Umgangsrecht. Gut, dann muss ich das so annehmen. Und dann fragt der Richter wieder, der Richter Zimmermann vom Amtsgericht in Pirmasens, der mir ja vor Monaten gesagt hat, dass ich mein Kind nie wiedersehen werde. Ja, was hat er gesagt? Sagt dann zu meinem Anwalt, wie sich mein Anwalt den Umgang vorstellt. Und dann sage ich zum Richter Zimmermann, ich stelle mir meinen Umgang mit meinem Kind 100%ig vor. Und dann sagt er hat den Rechtsanwalt gefragt. Dann sage ich, Sie haben doch das anwaltliche Schreiben gelesen. Mein Anwalt hat es doch geschrieben, wie der sich den Umgang vorstellt. Naja, dann bin ich mit dem Richter ins Gespräch gekommen und dann habe ich gesagt, Herr Richter, Sie wissen doch genau, dass ich eine gute Mutter bin. Das haben Sie das letzte Mal schon zugegeben und auch das Jugendamt. Da haben Sie überhaupt nichts zu beanstanden. Und dann hat mir der Richter bestätigt, dass ich eine Mutter bin, eine vorbildliche Mutter. Darüber wird überhaupt nicht gestritten. Ja. Und ja, dann ging das noch ein bisschen hin und her. Dann war noch... auf jeden Fall hat dann die Frau Fangel-Spieldener, die Verfahrenspflegerin, die das Verfahren so schön pflegt und für das Jugendamt und Richter und Psychiater die Rechte spricht, aber nicht für mein Kind, die hat dann gesagt gehabt, ich wäre wahnsinnig. Dann habe ich Einspruch erhoben und habe gesagt, das ist üble Nachrede. Dann sagt der Richter zu mir, das darf die Verfahrenspflegerin sagen. Das ist freie Meinungsäußerung hier vor Gericht. Und mein Rechtsanwalt guckt mich an und sagt ja. Und ich, dann waren wir noch das... Wer hat gesagt, Sie seien wahnsinnig? Die Verfahrenspflegerin. Also die Verfahrenspflegerin soll die Rechtsanwältin meines Kindes sein und die die Interessen meines Kindes vertreten. Aber grundsätzlich vertritt sie den Psychiater und sie vertritt das Jugendamt und den Richter halt irgendwie, ja. Warum hat sie gesagt, sie seien wahnsinnig? Damit ich nicht an mein Kind komme, weil dann hat der Richter hat gesagt gehabt, zum Anwalt, dass wir dann, dass ich alle 14 Tage 2 Stunden Othello sehen könnte. Da war ich ja schon mal happy, ja. Und dann hat er gesagt gehabt, und dann weiterführend jedes Wochenende von Samstags bis Sonntags 18 Uhr. Wow, habe ich gedacht gehabt, ja toll, da geht ja jetzt mal endlich was ab. Und dann hieß es, dass Othello zu mir nach Hause gebracht wird. Und dann habe ich gesagt gehabt, oh, Sie brauchen Othello nicht zu bringen. Ich möchte dann während den 2 Stunden mit Othello auf den Spielplatz gehen. Ich fahre meinem Kind gerne entgegen. Und der Richter und die Frauen vom Jugendamt, die Frau Misch und die Frau Zimmermann und die Frau Fangel spielen, die Verfahrenspfleger, die fangen ja fast an zu schreien. Also vehement haben die da gesagt, nein, das geht nicht. Ja, ich darf also nicht dahin, wo mein Kind wohnt. Ich darf auf jeden Fall nicht erfahren, wo mein Kind sich aufhält, weil man muss die Pflegeeltern vor mir schützen. Man muss die Pflegeeltern vor Ihnen schützen? Ja, ich bin nicht gefährlich. Ich sorge für mein Kind. Ich bin eine wunderbare Mutter. Ich habe einen gepflegten Haushalt. Man kann nichts über mich sagen, aber man muss die Pflegeeltern vor mir schützen und man muss mich in Psychiatrie bringen und man muss mich unter Betreuung stellen. Und ich schreibe Briefe und mach und tu und kämpfe vor Gericht und ja und niemand, ja und psychiatrisches Gutachten bei einem Arzt, den ich mir selbst ausgesucht habe, zu dem ich Vertrauen habe und der für mich Briefe schreibt, jede Menge und den Psychiater anschreibt, dass er Straftaten begeht nach Paragraph 278 StGB, ja, dass er ein falsches Zeugnis abgelegt hat und das auch noch verkauft hat, Paragraph 279, ja, darf man ein falsches Gutachten hier noch nicht immer verkaufen, er verkauft es ja, ja, ja. Der ans Gericht verkauft, dieser Rambach. Und noch einmal kurz zurück. Sie hatten einen Psychiater gefunden, der einen anderen Psychiater angezeigt hat? Ja. Oder ihm eine Straftat unterstellt hat? Ja, nachdem er mich untersucht hat und nachdem er festgestellt hat oder gelesen hat, was dieser Psychiater mir an Krankheiten unterstellt. Ja. Ja, ist aber selten, dass ein Psychiater über einen anderen Psychiater selten. Dieser so etwas sagt oder schreibt sogar noch. Dieser Arzt ist nur Koryphäe. Wie heißt dieser Arzt, dieser seltene Arzt? Das ist der Herr Meißner. Er ist, wie heißt er? Facharzt Meißner. Er hat kein will nicht als Doktor angesprochen werden. Facharzt, Diplommediziner, Facharzt für Anatomie, Psychiatrie und Psychotherapie und wohnt in Saalfeld an der Saale. Wilfried Meißner? Ja. Kenne ich. Gut oder jetzt nicht so gut? Gute Erfahrungen in Offenheit. Ja, ja. Aber ich wusste gar nicht, dass er so offen ist. Der kann das Unrecht nicht abhaben. Das ist also ein überzeugter Mensch, der die Gerechtigkeit also ins Land bringen will. Mhm. Ja, ich weiß, er geht ja auch gegen die Regierung vor. Ja. Merkel und andere Personen noch so weiter. Und schreibt in Abgeordneten bei Abgeordnetenwatch an und so weiter, ja. Ja. Und hat auch, Anzeige gegen diesen Rambach gemacht, ja. Und Rambach und Richter, weil der Richter, weil der Rambach ja ständig schreibt, er ist gezwungen worden, ja. Und das gibt es ja, dieses Schreiben. Und das Schreiben geht ja dann immer weiter. Ich soll mich ans Gericht wenden, wenn ich medizinische Fragen an ihn habe, ja, und so weiter. Und dann waren wir schon bei der Ärztekammer und, ja. Ja, und jetzt möchte ich, dass endlich alles vom Tisch kommt und mein Kind wieder zu mir kommt und ich will dann, wenn ich mein Kind habe, von hier weg. Wohin wollen Sie denn? Darum habe ich mich noch nicht bemüht. Ich muss mich um eine neue Arbeitsstelle kümmern. Aber wissen Sie, das lastet so auf einem, wenn man ständig Schläge von oben kommt. Hier, da musst du für dein Kind bezahlen, für die Betreuung soll man bezahlen. Dass das Kind entführt wurde, unrechtmäßig weggenommen wurde, sollen sie auch noch Betreuungsgeld zahlen für die Pflegeeltern und so weiter, ja. Und dann werden sie mit dem bombardiert und mit diesem und mit jenem und dann kriegen sie kein Lebenszeichen, sie kriegen nicht gesagt, wo ihr Kind ist, nichts. Das ist alles sehr belastend und dann kämpfen sie und kämpfen gegen dieses Gutachten, die, ja, mit wenden sich an Ärztekammer, zuerst an Bezirksärztekammer, dann Landesärztekammer und dann langsam nach oben. Sie machen Strafanzeige, dieses und jenes, ja. Und suchen sich einen neuen Rechtsanwalt und der Rechtsanwalt anscheinend macht auch nichts. Ich weiß nicht, er hat gesagt, in die nächste Instanz, ich erreiche mein Rechtsanwalt so schlecht, verstehen Sie? Das ist alles, ich sitze hier und forsche und mache und tu. Das ist wirklich sehr aufreibend. Können Sie sich vorstellen, dass man das alles nur aus kommerziellem Interesse macht? Zum Beispiel? Können Sie sich vorstellen, dass auch der Psychiater davon überzeugt ist, dass Sie sowieso nicht diese Ihnen zugedichteten Krankheiten haben, sondern dass man bloß etwas gemacht hat, damit man an Ihnen und einem Kind Geld verdienen kann? Ja, weil man hat mir gesagt, mein Kind sei schon halber verkauft, deswegen muss man die Pflegeeltern vor mir schützen. Weil ich könnte denen ja sagen, dass ich normal bin, die könnten mich ja kennenlernen, verstehen Sie? Denen hat man wahrscheinlich eine Lüge aufgetischt. Mhm. Anzunehmen. Belegen kann ich das nicht, aber anzunehmen ist es. Was denken Sie, warum der Arzt Sie für krank erklärt hat? Ja, er schreibt ja, er ist gezwungen worden. Ja, etwas zu schreiben, aber er hätte ja auch was anderes schreiben können. Vielleicht ist er schon irgendwie kriminell veranlagt oder so, keine Ahnung. Aber ich kriege mit, dass in deutschlandweit Jugendämter die Kinder einfach aus den Familien rausreißen, und zwar aus guten Familien, gut erzogene Kinder. Jede Menge. Und es gibt jede Menge Psychiater, die ein vernichtendes Gutachten über Eltern schreiben. Da steckt doch eine organisierte Kriminalität dahinter. Entweder verdienen die Leute zu wenig, dass die sich mit unseren Kindern bereichern oder was. Ich habe keine Ahnung. Ich möchte nicht spekulieren. Das dürfen andere machen. Ich weiß nur, mein Kind ist weg. Ich habe nur schwarz auf weiß die Lüge von Herrn Rambach. Ich habe diese Explorer, diese Untersuchung von Herrn Meisner. Ich habe verschiedene Schreiben, ja. Und ich merke nur, dass der Richter zu mir sagt, also jetzt vergesse ich nichts mehr, ja. Sie werden Ihr Kind nicht mehr sehen. Er hat mich angeschrien. Und dann bei der letzten Verhandlung, nein, ich darf auf jeden Fall nicht wissen, wo mein Kind ist. Ach so, und dann war noch, und ich darf Ocello auch nicht fragen, wo er wohnt. Und dann hatte die Frau Zimmermann vom Jugendamt hat gesagt gehabt, nein, ich darf Ocello auf jeden Fall nicht keinen Kontakt haben, weil Ocello könnte mir von sich aus sagen, wo er wohnt. Bei welcher Familie er ist. Mhm. Wissen Sie, da werden Kinder schlimmer behandelt als der brutalste Verbrecher. Verbrecher dürfen ihre Verwandten, dürfen Rechtsanwalt anrufen, dürfen Freunde anrufen, dürfen Freunde empfangen, ja, im Gefängnis. Mein Kind darf niemand empfangen von seiner Wie geht's Ihnen täglich? Wenn ich darüber berichte, wie dass man mein Kind weggenommen hat, dann sehe ich die Bilder, dann geht's mir elendig. Ansonsten arbeite ich und schreibe Briefe und telefoniere und schreibe Mails und mache und tue und versuche das das Problem, mein Problem, das Problem meines Kindes publik zu machen. Haben Sie Fotos von einem Kind? Ja, ich habe auch letzte Woche aktuelle Fotos bekommen, wo ich ein Buch meinem Kind gegeben habe oder abgeben habe lassen, wo ich gesagt habe, auf diese Seiten, ich habe ein Bild reingemalt und habe auf der anderen Seite was reingeschrieben und habe gesagt, ich möchte, dass mein Kind dieses Buch aufschlägt, liest und während mein Kind dieses Buch, diese Seiten liest, diese Seiten anschaut, möchte ich, dass ein Bild gemacht wird, ja? Und dieses Buch war längere Zeit beim Jugendamt rumgelegen. Ich hatte dann noch eine Karte geschrieben, in der ich mein Kind geschrieben habe, wie lieb, dass ich ihn habe und dass ich auf ihn warte. Hatte ich diese Karte abgegeben, war das Buch immer noch da. Und dann habe ich gesagt, ich möchte unbedingt Bilder von meinem Kind. Und ich möchte das Bild so haben, dass Marcello da reinschaut und liest, was ich geschrieben habe. Und dann hat die Frau Zimmermann gesagt gehabt, dass das eine Zumutung wäre für Marcello, für ein Kind, so ein Bild zu machen. Und dann habe ich ihr gesagt gehabt, dass es eine Zumutung ist, für ein Kind zu entführen, aber nicht ein Foto zu machen. Ja, jetzt habe ich Fotos bekommen und ich habe Fotos gemacht von diesem Buch mit diesen Worten, die ich geschrieben habe, damit ich das vergleichen kann. Haben Sie ein Foto von Ihnen beiden? Nein, nein, nicht, natürlich nicht von mir, von uns beiden, sondern ich war ja nicht dabei. Aber es könnten ja ältere Fotos noch vorhanden sein. Sie möchten ein Bild, mit dem Ocello und ich zusammen sind, auf einem Foto? Wenn Sie das haben. Ich habe immer allein, also ich bin alleinerziehend, habe immer Bilder von meinem Kind gemacht oder er hat mal ein Bild von mir gemacht. Ja, dann sind wir weniger zusammen drauf. Ich muss mal suchen, wo es ein gemeinsames gibt, aber ich kann Ihnen ein paar Bilder zumailen. In welchem Bundesland sind Sie? Rheinland-Pfalz. Rheinland-Pfalz, ja. Da wundert ist so etwas nicht. Nichts Außergewöhnliches. Wundert Sie nichts, gell? Nein, nicht bei Rheinland-Pfalz. Welcher Ort? Ich wohne in Donsieders und das ist Pirmasens. Und Zweibrücken ist es OLG, das andere zu Koblenz. Ja, das Koblenz will man ja schließen und das in Koblenz auflassen, in Zweibrücken auflassen. Wie weit sind Sie von Koblenz entfernt? Oh, ich war jetzt letzte Woche bei der Verhandlung, oder vor zwei Wochen bei der Verhandlung mit dem Herrn Schmid. Das sind ungefähr 1,5 Stunden Autofahrt, etwas über 100 Kilometer, 120 oder sowas da. Woher ist der Herr Schmid? Bernkastel-Kues oder Kues? Ach, Sie meinten Friedrich Schmidt? Ja, habe ich gesagt? Schmid. Er heißt ja Friedrich Schmidt. Rechtsassessor mit, Friedrich Schmidt. Ja, genau, da war ich gewesen bei der Verhandlung. Mhm. Ja, weil ich davon gehört habe, über Wilfried Meisner, habe ich davon gehört. Kriegt dann so mit, welche Ungerechtigkeiten es hier gibt, ja, kriege ich immer mehr Kontakt. Und dann habe ich gedacht gehabt, also so ein Rechtsanwalt, der kriegt meine Stärke, da fahre ich hin, ja, den stütze ich mit meiner Solidarität. Aber die Richter, die machen ja, was man will, was sie wollen, ja, ist ja eine Zumutung, was die an einem ranreden, diese Richter. Also der Richter da bei in Koblenz, es geht ja um die Schriftsätze von Herrn Schmidt und der Richter hat zu Herrn Schmidt gesagt, dass der Schmidt bitte die Grundrechte beachten soll auf des Richters freie Meinungsäußerung. Ja, dabei missachtet der die freie Meinungsäußerung des Herrn Schmidt, weil der hat ja auch freie Meinungsäußerung, seine Schriftsätze so zu formulieren. Ne? Haben Sie einen Stift zur Hand? Wie? Einen Stift zur Hand? Ja. Ich gebe Ihnen eine Webseite an. Ja. Die Webseite heißt kriminalstaat.de. Kriminalstaat. Ja. Da sind meine Daten, auch E-Mail-Adresse und Handy und Fax und Telefon. Ja, gut. Und ich mail Ihnen mal was rüber. ja? Ja. Ich habe nämlich am 17.10. um 10.45 Uhr in Pirmasens Verhandlung, Anhörung wegen Betreuung. Und ich möchte das unbedingt weghaben. Und mein Rechtsanwalt hat zu mir gesagt, das letzte Mal, das macht er weg, das wischt er weg, aber ich kriege nichts. Und vor Gericht hat er ja auch zugelassen, dass keine elterliche Sorge besprochen wurde. Verstehen Sie? Weiß ja gar nicht, was ich da halten soll. Geht es darum, dass Sie betreut werden? Dass ich betreut werden soll, ja. Aha. Wissen Sie denn, was danach folgen kann? Ja, ich werde eingesperrt. Man nimmt mir alle meine Rechte. Man nimmt mir das Haus und eignet sich alles an. Mein Bruder kriegt ja eh nichts. Der ist ja so blöd, der kriegt es ja gar nicht mit. Der macht nur, was man ihm sagt. Was meint ihr denn, wo Sie hingelangen könnten? Ach, Klingemünster oder zum Rambach persönlich nach Pirmasens. Ja. Es ist die Gefahr, dass man sie in eine Psychiatrie bringt. Ja. Die Gefahr besteht, seit dem Tod meiner Mutter besteht die Gefahr. Es war schon vor 3 Jahren und da hat mein Bruder angefangen, diese SMS gibt es noch, ja, hat er dann mir diese SMS geschrieben, aber hat kein Handy mehr. Und wenn ich zur Polizei gegangen bin und dieses gezeigt habe, die Briefe, oder vor Gericht die Briefe hinlege, ich bringe die Briefe und lege sie und bringe sie mehrmals, es wird überhaupt nicht beachtet, verstehen Sie? Es wird nur mit dem gelben Stift markiert, mit dem Marker markiert, schizophren, nicht erziehungsfähig, Halluzinationen, ja, F20, aber dass da Sachen drin sind vom Herrn Meissner, ja, dass er den Herrn Rambach angreift, ja, so etwas wird nicht markiert, ja. Oder was die Frau Fangel-Spielener schreibt. Können Sie von dieser Praxis oder von dieser Klinik des Herrn Rambach Fotos machen? Ich muss mal gucken. Im Internet wird es... Nein, haben machen. Sie eine digitale Kamera? Ja, habe ich. Ich brauche Fotos von den Orten, von den Objekten, wo Sie die Probleme hatten. Das heißt, vom Jugendamt-Foto, vom Amtsgericht-Foto und von dem Objekt, wo der Herr Rambach sitzt. Ja, Amtsgericht auch noch, ja, genau. Amtsgericht sehr gerne. Der Herr Meissner war letzte Woche mit mir, der ist gekommen und ist mit mir zu Gericht als Zeuge und es wird ja alles abgelehnt. Und ich habe ja dem Gericht zugefaxt, eine Vollmacht zugefaxt, auch dem OLG, dem Leiter vom OLG sogar, dass der Herr Meissner von mir bevollmächtigt ist. Diese Bevollmächtigung wurde kurz vor der letzten Verhandlung wurde die abgelehnt vom Richter Zimmermann. Und damit der Herr Meissner als Anwalt meines Kindes hätte fungieren können, ja. Und dann ist er wenigstens als Zeuge gekommen und er ist nicht geladen worden. Mein Rechtsanwalt sagt dann, mein Betreuer würde vor der Tür stehen, ja. Und dann sage ich, nee, Moment mal, der Herr Meissner ist nicht mein Betreuer. Dann sagt mein Rechtsanwalt, der sich aber gut mit dem Herrn Meissner versteht, das ist der Herr Saschenbrecher, sagt er aus Ettlingen, sagt er, mein Begleiter. Und dann sage ich, nein, der Herr Meissner ist auch nicht mein Begleiter. Der Herr Meissner ist hier als Zeuge. Und als Zeuge möchte ich, dass der Herr Meissner hier jetzt aussagt. Ist nicht dazu gekommen. Haben Sie Herrn Saschenbrecher als Anwalt? Ja. Seit wann? Seit Ende Juni oder Mitte Juni habe ich ihn endlich dazu bewegen können. Und er musste dann, oder Anfang Juni so in etwa, und bis 1. Juli musste er zum OLG eine Stellungnahme, einen Bericht abgeben, ja. Hatten Sie vorher einen anderen Anwalt? Die Frau Ludi, die hat mich ja dahin gebracht mit diesem im allseitigen Einverständnis, verstehen Sie? Die hat ja den Mund. Sie hatten ja eben von einem Richter Zimmermann gesprochen. Ja. Gab es denn auch eine Frau Zimmermann in dem Ganzen? Eine Frau Zimmermann ist beim Jugendamt. Ja, eben. Also die Frau Zimmermann vom Jugendamt hat ihre Finger mit drin und ein Herr Richter Zimmermann hat sich gegen sie ausgesprochen. Ja. Und beide heißen Zimmermann. Ja. Ist das ein Zufall? Nein, man hat mir gesagt gehabt, Vetternwirtschaft geht, ist in Pirmasens in Zweibrücken, ja. Also man, wenn eine Stelle frei wird, wird die nicht ausgeschrieben, sondern Angehörige bekommen die Stellen. Mhm. Aber Sie wissen nicht, ob es Verwandte sind? Nein, das weiß ich nicht. Beim Jugendamt sitzt eine Frau Eger. Ich habe heute mit ihr mal telefonischen Kontakt aufgenommen und habe sie gefragt gehabt, ob sie irgendwie mit mir verwandt ist. Da ging sie nicht darauf ein. Ja, weil ich habe Cousins hier in der Nähe und dachte, ich muss, vielleicht war sie ja mal mit einem verheiratet oder ist mit einem verwandt, weil ich habe keinen Kontakt zu meiner Familie, weil nebenan wohnt eine kriminelle Verwandtschaft von mir. Und Polizei sagt, ich habe liebe Verwandten. Naja, ganz harmlose, liebe Verwandte. Wir waren schon mehrmals im Gefängnis, meine Cousine Tanja Eger auch und so weiter. Und ich habe liebe Verwandte. Mein Bruder, den haben sie dahin verprügelt und erpresst, damit er auch Kriminalitäten gemacht hat. Und ja, mein Bruder war auch schon mehrmals im Gefängnis, auch unschuldig, weil er für meine Verwandtschaft ins Gefängnis musste, sozusagen. Ja, also mein Bruder, der ist doch sehr erpresst und verprügelt worden. Ja, vielleicht ist es so, dass noch andere Leute dahinter stecken, dass man an ihr Haus kommt. Da war mal jemand bei mir im Haus, hat gesagt gehabt, das ist ein mysteriöses Haus, zieh aus, zieh aus, zieh aus, zieh aus. Das ist ein mysteriöses Haus, zieh aus. Der hat mich ständig, hat mir zu mir gesagt. Und ich habe gedacht, was will denn der? Meine Verwandtschaft kann mir nichts anhaben, ja. Und hat er gesagt gehabt, dein Kind dann irgendwann. Ich habe nicht gewusst. Was hat er gesagt? Dein Kind dankt es dir irgendwann. Mhm. Der hat mir gesagt gehabt, auf dieses Haus will man 3 Häuser bauen. Man will es abreißen und was Neues bauen? Ob man dieses abbauen will, reißen will, weiß ich nicht. Hinten dran ist noch ein großes Grundstück. 2150 Quadratmeter laut Grundbucheintragung. Aha, und Sie stören in dem Hause? Ja, ich bin ein großer Störfaktor. Da müssten Sie mal erforschen, wer denn das große Interesse hat. Vielleicht mal so ein Scheinangebot machen. Ja, die machen nur kleine Angebote, verstehen Sie? Der reichste Bauer von Don sieht das, der hat laut der Rechtsanwältin Ludi 73 Cent oder 83 Cent pro Quadratmeter geboten. Also ist verstanden, weniger als 1 Euro. Was hat das Ganze für einen Wert? Also die Gutachter, die hier rein hergeschickt werden, die haben behauptet 120.000. Ich behaupte, es ist natürlich viel mehr wert. Wie viel? So habe ich keine Ahnung. Als ich hier ein paar Monate wohnte, war Bürgermeisterwahl. Und dann haben die Bürgermeister natürlich auch öffentlich bekannt gegeben, was hier so abläuft. Ich hatte das lange Zeit aufgehoben von dem neuen Bürgermeister einen Ausdruck, dass hinter unserem Grundstück die Wiesen, ein ganz großes Gelände, nennt sich Langgarten, soll zu Baugebiet erschlossen werden. Und der neue Bürgermeister war dagegen. Aber es soll trotzdem eine Straße gebaut werden zu der Firma am Ende der Straße. Zu ehemalige Bennewart ist jetzt die Firma Polytools, viel Werkzeug. Und ja, die möchte sich erweitern und die wollte sich eigentlich erweitern und hat bis jetzt noch keinen Spatenstich gemacht. Und es ist auch noch kein Spatenstich für die Straße, die da gebaut werden soll, gemacht worden. Mehr kann ich nicht sagen. Das andere sind Spekulationen. Das allerdings sind Tatsachen, dass dieses Blatt war, dieses Blatt, bei mir verschwinden auch, dieses Blatt ist auch verschwunden, andere Sachen verschwinden, Dokumente, ja. kann schon gar nicht alles aufschreiben, was verschwindet, weil das, was ich aufschreibe, verschwindet auch wieder. Die Daten im Computer werden gelöscht. Man geht an meinem Laptop, an alles Mögliche. Es lohnt sich nicht mehr, verstehen Sie? Ich lasse es schon so geschehen. Ich habe schon keine Chance mehr. Ich trage Sachen mit mir rum. Ich kann nicht ständig alles mit mir rumtragen. Laptop ständig mit mir rumtragen, Papierordner mit mir rumtragen, damit die Dokumente nicht verschwinden. Machen Sie doch eine Überwachungskamera an die Wand. Da sind Sie viel besser als ich, verstehen Sie? Das können Sie manipulieren. Mein Bruder hatte mal, als die Mama gestorben ist, hat mein Bruder hier Überwachungskameras installiert gehabt. Eine gegenüber der Haustür und da ist noch eine seitliche Tür. Und eine, die Küchentür zum Hof und die Waschküchentür zum Hof natürlich überwacht. Und aber den Hof hat er überhaupt nicht überwacht, sondern nur die Kamera so nach unten laufen lassen. Und wenn, dann war nur eine am Videogerät eingeschaltet. Und ein Videogerät geht auch nur 4 Stunden maximal, so eine Kassette. Und bei Nacht war auch nichts zu sehen, wenn es dunkel war. Und eine Zeitangabe hat er auch nicht auf seinen Kassetten gehabt. Also das hatte er schon eingestellt, aber ich bin da nicht so fix. Ich habe Geld geerbt gehabt, wie mein Bruder auch, alles zu gleichen Teilen. Und hatte mal hier jemand beauftragt, für 5.000 Euro in jedem Stockwerk Kameras einbauen zu lassen. Diese Person ist nicht mehr gekommen. Warum, weiß ich nicht. Der hat sich anschließend nicht mehr gemeldet. Ich musste also diesen nochmal aufsuchen und der hatte einen alten Tower, also Rechner mitgenommen, um da das zu installieren. Und den habe ich dann mit einer Freundin mal irgendwann selbst abgeholt. Und dann hat es noch stundenlang gedauert, musste ich noch stundenlang warten, bis der Rechner erschienen ist. Der war dann anscheinend auch noch außer Haus. Ja, also ich habe mich schon bemüht. Ich habe mich schon bemüht und bemüht und bemüht und bin auf nichts gekommen. Und hatte Freunde gebeten, die mir helfen. Und dann hieß es, ja, die sind viel schlauer als du, es nützt dir nichts. Mhm. Also technisch bin ich momentan. Ja, es gibt andere Tricks, festzustellen, ob jemand ins Haus geht oder nicht. Ja, ich soll etwas Mehl hinstreuen oder ein Haar hinkleben. Wissen Sie, ich merke das auch so, ich brauche doch gar, das sehe ich dann an den Fußspuren oder so, ich merke das doch so, ich will das nicht mehr. Die Zeiten sind jetzt vorbei, es lässt nach, je weniger ich mich darum kümmere, weil ich habe jetzt mehr den Stress mit Betreuung und dass ich mein Kind zurückhaben will. Mich interessiert jetzt weniger, ob jetzt hier noch jemand ins Haus reingeht. Das sind jetzt ja, für die neue Wohnung ist mir das dann wieder wichtig. Wer hat denn diesen Betreuungsantrag gestellt? Angeblich mein Bruder. Mein Bruder, zu dem bin ich gegangen und habe gesagt, Mensch Manfred, hast du mich so sehr, dass du einen Betreuungsantrag für mich stellst, ja? Und dann hat er gesagt, nee, das hat er nicht gemacht, aber als er mal beim Amtsgericht war, dann hätte man ihm 2 Papiere zur Unterschrift hingelegt. Und und dann habe ich gesagt, okay, das gibst du mir schriftlich. Ich gebe dir auch, dass ich, sobald ich mein Kind wieder habe, ich aus diesem Haus verschwinde. Das kriegst du von mir schriftlich. Sobald ich da mein Kind habe, verschwinde ich aus diesem Haus, ja. Und dann bin ich am nächsten Tag zu meinem Bruder gekommen, dann hat er mir das geschrieben und ich habe ihm das geschrieben. Und dann haben wir das ausgetauscht. Und dann habe ich noch ein paar Tage gewartet und als ich zum Gericht gehen wollte und dieses Schreiben von meinem Bruder abgeben wollte, dass er keinen Betreuungsantrag gegen mich gestellt hat, hat mir mein Bruder schon wieder einen Brief geschrieben, dass er mich aufgenommen hätte, dass er mich angezeigt hätte, dass er, dass ich über die Frau Ludi, der ehemaligen Rechtsanwältin, die ich hatte, die auch mal seine war und auch mal die von der Mama war, dass ich über die geschimpft habe, dass die nur Geld möchte und nichts macht, dazu stehe ich auch, da kein Schimpfen, das ist eine Tatsache, das ist Wahrheit. Und das hat er dann angeprangert und dann hat er noch reingeschrieben, Klingemünster heißt in der Vorderpfalz eine Psychiatrie, eine Einrichtung. Hat er geschrieben, Klingemünster, mache die Toren auf, Ludwina kommt im Dauerlauf. Und dann hat er noch drunter geschrieben, du linke Bazille. Ja. Ja gut, ich warte auf Ihre E-Mails und dann melde ich mich noch einmal bei Ihnen. Okay, ja gut, ja danke. Bis dahin, auf Wiederhören. Bis dann, auf Wiederhören.